Impuls. Das selbstbestimmte Leben. Wer sein Dasein dafür aufopfert, dass er für andere verfügbar ist, der braucht sich nicht zu wundern, wenn man ihn zum Spielball macht. Einen Ort des Schreckens gilt es schnellstmöglich zu verlassen, und zwar gesund.